Domian. Das 1Live-Talkradio. 0800 5678 111. Im WDR-Fernsehen und bei 1Live. 0800 5678 111. Ihr Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1Live Talk Radio. Wir haben ein Thema heute Nacht und das Thema heißt, dazu bin ich gezwungen worden. Gab es mal etwas in eurem Leben, wozu ihr gezwungen worden seid, was ihr eigentlich so nie hättet freiwillig gemacht, wofür ihr euch im Nachhinein schämt oder vielleicht ist dadurch auch etwas sehr Schlimmes passiert, was natürlich nie passiert wäre, wenn euer freier Wille angesagt gewesen wäre. Also, seid ihr zu etwas schon mal gezwungen worden und habt deshalb etwas getan, was überhaupt nicht nach eurem Geschmack war? Telefonnummer, wenn ihr mit mir reden wollt. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Wenn ihr faxt, nochmal der Hinweis an dieser Stelle, vergesst bitte nicht, eure Telefonnummer draufzuschreiben, damit wir euch dann auch zurückrufen können, gegebenenfalls zurückrufen können. Der erste Anrufer, die erste Anruferin heute Nacht ist Michaela und die ist 19 Jahre alt. Guten Morgen. Die Michaela schweigt. Guten Morgen. Hallo? Michaela? Ich höre, dass da jemand ist, aber sie hört mich wahrscheinlich nicht. Hallo? Michaela? Gut, dann geht das nicht mit Michaela. Dann versuchen wir es mit Dirk. Und Dirk ist 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, Domian. Hallo, Dirk. Ja, zu was bist du gezwungen worden? Ja, ich habe folgendes Problem. Und zwar, ich war mal in der Hooligan-Szene drin. Und Hooligan-Szene? Ja. Und hab einen Schwerbehinderten, also querschnittsgelähmten Schwerbehinderten brutal zusammengeschlagen. War vorher schon auf Bewährung. Und habe dafür 4,5 Jahre Knast gekriegt. Mhm. Und das finde ich auch gerecht jetzt im Nachhinein. Mhm. Und ich habe halt eigentlich aus Angst gemacht vor der Szene selbst, vor meinen Kameraden, die ich damals hatte, und bereue das zutiefst. Mhm. Das heißt, du bist nicht direkt dazu gezwungen worden, das von denen zu machen, aber es war so eine Art Gruppenzwang. Es war Gruppenzwang, ja. Das heißt, du hattest Sorge oder Schiss, wenn du nicht mitmachen würdest und nicht einschlagen würdest, dann würdest du was abbekommen. Auch. Und würdest nicht mehr dazugehören, würdest ausgestoßen und so weiter. Mhm. Ich habe meine Kameraden, die da hinterher auch da eingestiegen sind in diese Schlägerei, also das heißt Schlägerei, dieses, ich sag mal, es war wirklich halt ein Schlachtvieh, im Prinzip gesehen. Und mit wie vielen Leuten habt ihr diesen Mann zusammengeschlagen? Also erst war ich alleine und dann waren jetzt hinterher noch weitere 6 Leute. Ach, so. Du hast sogar den Anfang gemacht, um dich da zu zeigen und die Führerschaft zu beweisen. Zu profilieren, um halt dazu zu gehören. Und ich sag mal, ich war vorher schon wegen Fußballspielen in Gelsenkirchen in Schalke vorbestraft, weil ich mich an einem Polizisten vergriffen hatte. Ja. Und die Bewährungsstrafe wurde dann zur Haftstrafe inklusive 4,5 Jahre Bau dann umgewandelt. Mhm. Und also das war ja nun, es ist schon schlimm genug, wenn die Hooligans gegenseitig die Köpfe einschlagen, aber dieses war nun ein besonders heimtückischer oder besonders feiger Art. Akt, auf einen Menschen einzudreschen, der schon im Rollstuhl sitzt und dann mit so vielen Leuten. Wie lange habt ihr auf den eingedroschen? Ungefähr eine halbe bis dreiviertel Stunde. Eine halbe bis dreiviertel Stunde. Wie schwer verletzt ist der Mann dann da rausgekommen? Also der Mann ist jetzt noch querschnittsgelähmt. Aber das war, also das war er ja vorher auch schon. War vorher auch schon, also und ist also, sag ich mal, vom Gesicht her und vom Oberkörper her zu, also ist sehr schwer entstellt. Von der Haltung her, aufgrund der Knochenbrüche, die er gehabt hat und so weiter. Wie schrecklich. Wie lange hat der Mann im Krankenhaus verbracht? So viel wie ich mir auf der Fahrt um mich gekriegt habe, also ungefähr ein halbes Jahr. Mhm. Wie lange liegt das Ganze zurück? Ich sitze 4,5 Jahre zurück, also ich bin jetzt seit 3 Wochen aus dem Bau. Ich wollte gerade sagen, da bist du ja gerade frisch raus, aus dem Knast. Ja. Mhm. Hast du damals, nachdem das passiert war, auch schon relativ schnell so ein Rollgefühl gehabt oder ist das erst im Knast gekommen? Es ist schon während der Verhandlung gekommen, wie ich Fotos gesehen habe, wie ich gesehen habe, also wie arg der Mann verletzt war, wie er zugerichtet war und was meine Kameraden dann hinterher mit ihm gemacht haben, also im Nachhinein, also ich weiß nicht, ob der Begriff Bordsteinknabbern irgendwas sagt. Nee, aber ich ahne Schlimmes, also man öffnet unteren Oberkiefer, legt ihn auf den Bordstein und tritt dann in den Nacken rein. Ah. Und ich dafür weiß, nur 4,5 Jahre. Eigentlich hättest du noch viel länger in den Knast gemusst, Mensch. Ich weiß, also im Prinzip von mir aus gesehen, also ich hätte mich selbst jetzt im Nachhinein härter bestraft. Mhm. Und also ich kann wirklich nur sagen, also wenn Leute jetzt irgendwo in der ähnlichen Szene drin hängen, Leute, steigt aus, dreht den Leuten den Rücken zu, die haben kein Recht, ihr seid im Recht weg. Jetzt versuchen wir doch mal, wenn das überhaupt möglich ist, zu erklären, was in einem Menschen oder was in dir vorgegangen ist, was in euch vorgegangen ist, in dir vorgegangen ist. Also wie man so, wie man so unendlich brutal sein kann, dass man einen schon hilflosen Menschen so quält. Was ist denn das für ein, was ist da in dir los gewesen? In mir persönlich selbst war ein herber, schwerer Konflikt, also mit dem Elternhaus und auch Umfeld, Freunde, Freundin und so weiter. Aber so viele von uns haben herbe, schwere Konflikte und machen nicht sowas. Ja, ich weiß, aber ich habe halt in der Szene drin gehangen und irgendwo wollte ich mich dann halt von den anderen Leuten, ich war der Kleinste, der Schmalste, 1,90 und wie endete das Ganze denn dann? Dann lag der Mann irgendwann absolut schwer verletzt. Bitte? Der lag dann hinterher schwer verletzt, bewusst zum Straßengraben. Und ihr seid weggelaufen? Jein, also wir sind gegangen und ich habe dann aus freien Stücken hinterher einen Krankenwagen gerufen, aber das Problem war, er wohnt 600 Meter von meinen Eltern entfernt, was ich damals noch nicht wusste, weil meine Eltern damals umgezogen sind. Mhm. Die sind damals aus dem Ruhrgebiet, also aus Gelsenkirchen, so in so ein kleines Örtchen am Niederrhein reingezogen. Ja, du hast den Krankenwagen gerufen? Ja. Weil ist das für dich strafmildernd ausgelegt worden? Ja, teilweise. Es muss für deine Eltern doch auch das Grauen sein, ne? Das Grauen gewesen sein, was sie damals mitgemacht haben. Was wir erfahren haben, ja. Und seitdem habe ich auch keinen Kontakt mehr zu meinem Elternhaus. Also meine Eltern haben mich in den kompletten 4,5 Jahren, wo ich im Bau war, nicht besucht. Ich habe jetzt Ja, das ist eine blöde Leitung. Man hört sich, man versteht sich nicht so direkt. Hast du denn versucht, irgendwann mit diesem Mann in Verbindung zu setzen? Ja, schriftlich. Und habe dann also aus dem Knast raus, nachdem ich ein gutes Zabitzjahr gesessen habe, habe ich dann versucht, schriftlich Kontakt mit ihm aufzunehmen. Aber habe dann auch direkt ein Schreiben von seinem Anwalt bekommen, also ich möchte doch jegliche Kontaktaufnahme zu ihm unterlassen, aufgrund, da er sich wiederum bedroht fühlte. Okay, aber du hast es immerhin versucht. Ja, wie alt ist der Mann? Er ist jetzt 36. Also ein paar Jahre älter als ich. Ja, da hast du etwas mit angerichtet, was du dein Leben lang nie wieder gut machen wirst können. Nee, das kann ich nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist, dass du wirklich dein Leben, aber das scheinst du ja auf dem besten Wege zu sein, dass du dein Leben radikal veränderst. Ich hoffe das sehr. Du bist ja nur mal gerade erst ein paar Wochen raus aus dem Knast. Ja, aber das Problem ist so, die Leute, mit denen ich früher zusammen war, mit den Leuten, mit denen ich früher zusammen abgehangen habe, die sprechen mich jetzt mittlerweile schon wieder an. Das alte Problem. Ja, ich komme mittlerweile verfolgt vor, sag ich mal ganz einfach, und war auch jetzt mal mein Bewährungshelfer, so zum, den habe ich zugesprochen und kriegt so zum Übergang für ein halbes Jahr, aber für dich ist so einen Job zu kriegen und ja, aber für dich ist es ganz definitiv, dass du sagst, ich will mit der Szene nichts mehr zu tun haben. Jein, doch ja, mit der Szene möchte ich so nichts mehr zu tun haben, also mit der Gewalt nicht, also ich sag mal die Kameradschaft, die Freundschaft in der Szene, die angebliche Kameradschaft und Freundschaft in der Szene, die dargelegt wird. Weißt du, Dirk, ich kann das, ich kann das bald nicht mehr hören, dass man da von der sogenannten Kameradschaft redet und das noch als was Gutes darstellt. Ich sage, in dieser Szene, wenn so etwas Schlimmes passiert ist, wie du es gerade geschrieben hast, kannst du auf alles das pfeifen und kacken. Ich sage es jetzt so drastisch. Was da an Kameradschaft und irgendwelchen guten Sachen abgeht, das wird von dem Schlimmen, was du gerade erzählt hast, alles radikal in den Schatten gestellt. Und deine Kameradschaft kannst du auch in allen anderen Gruppen und Vereinen und Sportvereinen, was es alles gibt, kannst du die auch haben. Stimmt schon, da hast du recht, aber das Problem ist bei mir, also ich stehe jetzt im Moment so, jetzt frisch aus dem Bauhaus, ganz alleine da. Ja, das verstehe ich, das verstehe ich. Das Problem ist wirklich, das ist ein altes Problem für Leute, die aus dem Knast rauskommen und die keinen guten Anschluss haben, halt, dass die Gefahr groß ist, wieder in das alte Milieu reinzurutschen. Du hast gerade versucht zu erklären, dass du wieder versucht hast, Kontakt aufzunehmen zu deinen Eltern. Ja, aber die verweigern den Kontakt zu mir, weil... der alte Älteste bin, der Jüngste fängt jetzt auch schon so langsam an wie ich, der ist jetzt ein Neonazi. Den habe ich heute noch gesehen. Und ja, er sprach mich dann auch auf meine alten Freunde an, so dass er halt einen guten Draht zu denen hätte. Ja, und dass er halt jetzt auch in ähnlichen Kreisen verkehrt, wie ich damals verkehrt habe und auch ähnliches im Schilde führt, wie ich damals im Schilde geführt habe. Ja. So, und dann geben meine Eltern mir so die Schuld. Sag ich mal ganz einfach. Hast du eine Ausbildung? Ich habe mal Ausbildung im Knast gemacht, als Industriemechaniker. Also, immerhin, ist auch schon toll, dass du das gemacht hast. Und es steht was in Aussicht, dass du einen Job kriegst, hast du gerade gesagt? Im Moment nicht. Im Moment nicht. Mhm. Im Moment aber nicht. Du hast einen Bewährungshelfer und zu dem du auch einen guten Draht hast. Jein, also der Bewährungshelfer, der hat ziemlich allergisch auf die Straftat reagiert, kann ich auch verstehen. Also wenn ich da sitzen würde und er so jetzt im Nachhinein, und da kommt jemand rein, der einen Behinderten verprügelt hat, also halt fast geschlachtet hat, und also dem hätte ich auch also nicht so ein tolles Verhältnis. So, das heißt, du hast jetzt deine 4 Jahre Strafe hinter dir, aber die wirkliche Bewährungszeit im wahrsten Sinne des Wortes passiert jetzt für dich. Nämlich, dass du so stark bist und dich so sehr am Riemen reißt für dich selbst, dass du diesen Versuchungen widerstehst, wieder in diese Szene abzurutschen. Du musst erstmal Einsamkeit in Kauf nehmen und halt den mühsamen Weg gehen, allmählich Leute zu finden, wie und wo auch immer. Ich weiß, wie schwer das ist. Aber das ist jetzt dein. Aber das musst du einfach aus dir herauspressen, nach dem, was du gemacht hast. Ja, ich sag mal, im Moment laufe ich von mir selbst weg. Also, ich sag mal, ich bin im Moment nur noch unterwegs, also rund um die Uhr und laufe wirklich von mir selbst weg. Dirk, ich möchte, dass du noch ein paar Worte mit meinem Psychologen redest. Der heißt Johannes heute Nacht. Johannes ruft dich an, du legst bitte auf und er ruft dich gleich an. Ja klar, alles klar. Ich wünsche dir schönen Gruß an dein Team. Ja, danke schön. Ich wünsche dir das. Ich habe dich im Klass immer gehört. Bitte? Ich habe dich im Bau immer gehört. Ich habe so einen kleinen Radio, ach so. Hab dich immer gehört. Ja, ich hoffe, dass du Fuß fassen wirst. Okay, danke. Alles Gute, tschüss. Unser Thema heißt dazu, bin ich gezwungen worden? Seid ihr schon mal in eurem Leben zu einer Tat, einer Aktion, zu irgendetwas gezwungen worden, was absolut wider euren Willen passiert ist? Und wofür ihr euch vielleicht im Nachhinein schämt, was euch peinlich ist, wie auch immer. Telefonnummer 0800 5678 111, Faxnummer 0800 5678 110. Michaela, nochmal von gerade. Hallo. Hallo. Da bist du. Hi. Gerade warst du irgendwie nicht zu hören, Michaela. 19 Jahre alt. 19 Jahre alt. Zu was bist du gezwungen worden? Also ich bin damals zur Prostitution gezwungen worden. Was heißt damals? Wie alt warst du? Ich war 17, als es angefangen hat. Von wem bist du gezwungen worden? Damals von meinem Ex-Freund, also von damals der Freund. Also mit dem bin ich jetzt nicht mehr zusammen. Also dein damaliger Freund. Genau. Und ja, es war auch, dass ich halt auch drogenabhängig war und halt auch Kokain genommen habe. Hat ihm das halt auch erzählt und hat mir dann halt auch schon angeboten, ja, so wie anschaffen zu gehen. Und aber er kam nicht aus dem Milieu, er war nicht ein Zuhälter oder sowas. Später war er mein Zuhälter. Später, aber als ihr euch kennengelernt habt, war er ein ganz normaler junger Mann. Genau, war normal mein Freund. Hatte auch einen normalen Beruf? Nee, hat er nicht. Sondern, was hat er damals gemacht? Das weiß ich gar nicht so genau. Ich weiß, so viel ich weiß, ist er damals vom Sozialamt. Hat er da irgendwie Geld gekriegt. Aber worauf ich hinaus will, ist, er kam damals noch nicht aus diesem Zuhältermilieu. Nee. Du warst dann quasi seine erste Frau, die er am Laufen hatte. Genau. Wie hat sich denn das dann entwickelt? Wie lange wart ihr erstmal so normal zusammen und ist es relativ gut gelaufen? Circa ein halbes Jahr. So. Also ist es ganz gut gelaufen. Ja, und dann wie kippte das Ganze? Wie und warum? Ja, ich habe ihm dann halt damals erzählt, dass ich halt Drogen genommen habe. Und das hat er nicht mitbekommen vorher? Nee, gar nicht. Und dann habe ich ihm das halt erzählt und habe ihm halt auch gesagt, dass ich nicht mehr weiß, wie ich an das Geld kommen soll. Und dann hat er mir das halt vorgeschlagen mit dem anschaffen zu gehen. Wie viel Geld brauchtest du denn damals so pro Tag für deine Drogen? Was brauchst du da pro Tag? Maximal 600 Mark. Pro Tag? Pro Tag. 600 ja. Mark? Ja. Für Koks? Ja, also Koks ist schon ziemlich teuer. Ja, aber dann hast du ja wirklich irre Mengen konsumiert, ne? Ja. Also war schon nicht immer einfach. So, dann hat er hat dir das quasi vorgeschlagen. Ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Ja, und ich habe dann halt erst ein bisschen gezweifelt, habe dann halt doch gesagt, ja, okay, ich kann es ja mal machen und habe es dann halt auch echt 2 Tage durchgezogen. Wo hast du es gemacht? Auf der Straße irgendwo? Ja, auf der Straße. Straßenstrich. Ja. Ja. Und dann habe ich halt gemerkt, dass es eigentlich nicht so das Wahre ist und ich wollte auch eigentlich auf einen Drogen runter, habe ihm das halt auch gesagt und dann ist er total ausgerastet, der hat nur noch rot gesehen, hat auf mich eingeprügelt und hat doch gesagt, ich sollte doch jetzt anschaffen gehen, wenn nicht für mich, dann für ihn. Das war schon ziemlich scheiße. Und aufgrund der Prügel und der Gewalt hast du Angst gehabt und hast dann klein bei, hast nachgegeben und hast es gemacht. Genau. Und wie viel Geld musstest du ihm dann immer abgeben? Das war immer unterschiedlich. Mal alles. Mal habe ich 50 Mark selber nur für mich gekriegt. Das war Aber das war doch die Zeit, wo du auch noch drogenabhängig warst. Das heißt, du brauchtest doch selbst auch sehr viel Geld. Ja. Also wenn ich nicht, sag ich mal, ich sollte von seiner Seite aus schon irgendwie maximal 1000 Mark am Tag machen, wenn es nach ihm gegangen wäre. Und wenn es halt nicht so viel war, dann hat er mich halt teilweise verprügelt. Aber das habe ich immer noch nicht verstanden. Wenn du manchmal alles hast abgeben müssen, dann hattest du doch kein Geld für deine Drogen. Wie ging das? Das war schon, teilweise hatte ich aber noch was auf Vorrat. Und wenn nicht, dann bin ich halt nochmal für mich selber gegangen. Ach so, weil er da was davon mitgekriegt hat. Hast dich da so durchlaviert? Ja. Wie lange hat er dich dazu gezwungen, das zu machen? Knappe anderthalb, zwei Jahre. Und ich habe ihn halt dann letztes Jahr angezeigt. Weil ich das einfach nicht mehr ausgehalten habe. Die Demütigung und die Gewalt von ihm aus, von seiner Seite. Ja, das heißt, du bist auch sehr oft von ihm geschlagen worden in der in der Zeit. Immer wenn du nicht so funktioniert hast, wie du funktionieren solltest. Genau. Da war also nichts mehr an Freundschaft oder dass dein Freund war. Das war ein knallhartes Geschäft dann zwischen euch beiden. Oder eine Sklavin war es, das ist kein Geschäft mehr. Ja, genau. Teilweise kam es auch so, dass er mich halt auch zum Sex gezwungen hat. Für andere Leute oder mit ihm dann? Mit ihm. Mit ihm. Also wenn es mal zu Tätigkeiten zu ihm gekommen wäre und ich halt nicht wollte, dann hat er gesagt, ich soll mich nicht so anstellen, hat dann halt gegen meinen Willen mit mir geschlafen. Das heißt, da kommt auch noch Vergewaltigung dazu. Genau. Ja. So, dann hast du ihn angezeigt. Ja. Das ist ja dann auch ein mutiger Schritt gewesen, wenn man das so fast zwei Jahre mitgemacht hat, so ein Martyrium. Wie kam es dazu, dass du dann gesagt hast, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, ich gehe zur Polizei? Wie kam das? Ich weiß nicht, es kam irgendwie, ich hatte mir das schon vorher mal überlegt, irgendwie zur Polizei zu gehen, aber vorher hat mir dann nicht so ganz so wirklich der Mut gefehlt und dann, das war irgendwie eine Kurzschlussreaktion, dass ich dann einfach zur Polizei gegangen bin, weil er mich zu dem Zeitpunkt auch wieder geschlagen hat, dass ich eine riesige Macke im Gesicht hatte. Ja. Haben denn das so deine Eltern gar nicht mitbekommen oder dein nahes Umfeld? Niemand? Gar keiner. Aber du hast auch nicht mehr zu Hause gelebt in der Zeit? Nee. Hattest eine eigene Wohnung? Genau. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern gewesen in dieser Zeit? Zu meiner Mutter ging es so einigermaßen. Zu meinem Vater hatte ich selten Kontakt, weil der halt auch ziemlich weit von mir weg wohnt. Und die Mutter hat nicht irgendwie ein bisschen Wind gekriegt, was da los ist? Gar nicht. Was hast du denen erzählt, was du arbeitest? Das habe ich ihnen erzählt. Ich hab damals halt noch eine normale Ausbildung als Kinderpflegerin gemacht und das wussten die auch. Ach so, und hast dich da auch so durchgelogen irgendwie. Ja. So, jetzt bist du zur Polizei gegangen, hast ihn angezeigt. Wie ging es dann weiter? Ja, danach habe ich halt ziemlich viele Drohanrufe von ihm gekriegt. Ich sollte doch halt wieder zu ihm kommen und es tät ihm ja, also am Anfang hat er erst gesagt, es tät ihm ja alles leid, was vorgefallen wäre und ich sollte ihm doch verzeihen und ihm noch eine Chance geben. Da habe ich aber gesagt, nee, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr. Und Ist es dann zu einer Gerichtsverhandlung gekommen? Nee, das läuft noch. Also das läuft noch. Die Polizei sucht ihn im Moment noch, weil irgendwie da nicht mehr da, wo er eigentlich vorher gewohnt hat. Aber er hat dich dann irgendwann in Ruhe gelassen, hat dich nicht weiter bedroht. Ja. Ist es dir denn gelungen, aus der Drogensucht rauszukommen jetzt? Ja. Also jetzt nehme ich zurzeit gar nichts mehr. Ja. Warst du in einer Klinik? Hast du einen Entzug gemacht? Nee, habe ich selber gemacht. Hast du alleine geschafft? Ja. Und was tust du im Moment? Hast du einen Job wieder oder bist du in deine Ausbildung, in die Ausbildung zurückgekehrt? Nee, Ausbildung nicht, aber ich mache jetzt im Moment so eine Reha-Maßnahme. Weil ich unter anderem auch wegen dem Vorfall psychisch erkrankt bin. Verstehe, dass du erstmal richtig gesund wirst und zu Kräften kommst und stabil wirst auch, seelisch. Genau. Und dann irgendwann später weiter beruflich auch. Damit ich halt beruflich wieder weiterkomme. So. Sag mir, Michaela, diese Zeit, die du da durchgemacht hast, wo er dich gezwungen hat zur Prostitution, was war, wenn du das jetzt so im Nachhinein betrachtest und wenn du sagen solltest, was war das Allerschlimmste für dich in diesen Jahren, in diesen zwei Jahren? Ja, was war das Schlimmste? Das kann ich jetzt so eigentlich gar nicht genau sagen. Es war eigentlich alles schlimm. Es war alles schlimm. Es war, ja. Ich könnte mir auch vorstellen, wenn man mit einem solchen Widerwillen in dieses Gewerbe geht, dass man nur Ekel hat, mit diesen Männern dann zusammen zu sein. Ja, am Anfang war es auch ein ziemlicher Ekel. Aber nach einer Zeit habe ich mich schon dran gewöhnt. Ja. hast du überhaupt jetzt noch, hast du schon so einen freien Kopf, auch was Sexualität anbelangt? Hast du da schon Bedürfnisse wieder oder ist das alles noch so zu und so verspannt bei dir? Ne, es ist noch ziemlich verspannt, also geht halt immer. Ich habe zwar jetzt hier wieder eine Beziehung und er versteht das halt auch manchmal nicht, wenn ich mal nicht will. Klar. Ja, erstaunlich, wenn du überhaupt mit ihm entspannt schlafen kannst schon. Nach all dem, was geschehen ist. Was würdest du dir an Strafe für deinen Ex-Freund wünschen? Boah, ich glaube, da gibt es gar keine Strafe für irgendwie. Also das kann keine Gefängnisstrafe, glaube ich, gut machen. Für das, was er mir angetan hat. Würdest du sagen, dass du ihn hasst? Ja. Ja. Hast du Angst vor dem Prozess, wo du ihm dann wieder gegenüberstehst, ihn anguckst? Da habe ich eigentlich die meiste Angst vor. Hast du denn da so ein bisschen Unterstützung? Hast du Leute um dich herum, die dir also helfen? Ich mache jetzt auch Therapie zurzeit, wo ich das so alles verarbeiten kann und noch andere Sachen. Das ist eigentlich ganz gut. Ja. Was ist dein Traum, wenn du jetzt, sagen wir mal, wenn das so körperlich und seelisch wieder richtig alles im Lot ist, was möchtest du arbeiten irgendwann mal? Also Krankenschwester wäre schon Krankenschwester, so ja. ein Beruf, was ich gerne machen würde. Ja. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass du das Ziel bald erreichen wirst. Und wenn er gefasst wird und dass du diese Verhandlung gut bestehen wirst und dass er natürlich eine sehr saftige und gerechte Strafe bekommt. Eine richtige Strafe bekommt. Ja, ich hoffe mal. Alles Gute, Michaela. Danke. Auf Wiederhören. Tschüss. Sabine, 21 Jahre alt. Guten Morgen. Hallo. Hallo, Sabine. Ja. Schön, dass du da bist. Ja. Und zwar geht es sich um meine Tochter. Also ich war mit 14 schwanger. Also von meinem Freund damals, von meinem ersten Freund. Und bin dann halt schwanger geworden. Und War der Freund auch so jung wie du? Wie alt war der damals? Der war 19. Ja. Und auf jeden Fall bin ich dann schwanger geworden und ich wollte das Kind eigentlich nicht haben. So, dann war es aber so, dass meine Mutter so halt meinte, ja, ich könnte so eine Abtreibung halt nicht verkraften und so. Und hat dann halt auf mich eingeredet und... Keine Ahnung, hat mich also praktisch dazu gezwungen, das Kind zu kriegen. Und dann habe ich das Kind halt bekommen. Und wie war denn das, wenn man quasi unter Zwang so eine Schwangerschaft durchstehen muss? Das war schrecklich. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, ich saß irgendwie die ganze Schwangerschaft nur in meinem Zimmer und... Hast du dann dieses Wesen, was da in dir wuchs, was immer größer wurde, was du gespürt hast, hast du das auch richtig abgelehnt oder gar gehasst? Ja, auf jeden Fall. Und hast Wünsche gehabt, käme es doch tot zur Welt oder sowas? Ja, genau. Ich habe alles Mögliche auch irgendwie durch die Gegend gesprungen, heiß gebadet und nachher, später. Ach, solche Sachen auch gemacht? Ja. Und, Ekel auch vor dem Kind? Als es geboren war. Als es geboren war? In der Schwangerschaft noch nicht. Also in der Schwangerschaft Ablehnung und Hass? Und Aggression auf das, was da wächst? Und ja, eigentlich war es anfangs war es eigentlich mehr so, dass ich das gar nicht so registriert habe. Ja gut, aber hinterher, als du immer dicker wurdest, dann war das Kind, die kleine Tochter, geboren. Ja, dann war es halt so, dass meine Mutter sich halt drum gekümmert hat und dass ich da halt auch gar nicht dran kam und so. Also ich wollte es eigentlich auch nicht. Auch schon direkt nach der Geburt wollte ich es eigentlich gar nicht sehen. Ich wollte nur meine Ruhe und... Wie war denn die Geburt für dich, wenn man so jung ein Kind bekommt, wo man selbst eigentlich noch fast Kind ist? Wie hast du das verkraftet damals? Ja, heißt verkraftet. Das ging eigentlich ziemlich schnell. Die Geburt ist ja, meine Mutter war auch dabei. Also ja. du hast es richtig geboren, es war kein Kaiserschnitt. Nee, richtig. Ja. Und das hast du gerade gesagt, du hast richtig einen Ekel empfunden, als das Kind dann da war. Ja. Erklär es mal genauer. Ja, ich war halt wütend darauf, weil, keine Ahnung, weil auch mein erster Freund, und der war halt, sobald er erfahren hat, dass ich schwanger bin, war der weg. Wann hast du es denn dann zum ersten Mal so mal in ein bisschen zärtlichen Arm genommen, oder? Als die 2 Jahre alt war. Ja. Kann man als 14-Jährige säugen? Ja, kann man schon, ne? Bitte? Kann man als 14-Jährige säugen? Säugen? Ja. Stillen. Säugen. Stillen. Stillen. Ja, ja. Habe ich auch, also im Krankenhaus, da zwingen die einen praktisch auch zu. Aber das war doch wahrscheinlich für dich dann auch sehr unangenehm, ja, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber da kam ich auch eigentlich gar nicht zu, weil sobald das Kind auf der Welt war, hat meine Mutter das schon... Dann ist dieses Kind also aufgewachsen quasi als deine Schwester? Nee. Ich bin kurz nachdem das Kind geboren ist, bin ich in ein Heim gekommen. Ach so. In ein Kinderheim. Warum? weil meine Mutter das Kind für sich haben wollte. Ach. Ja. Das heißt, also, da kam ja dann ein Unglück, hat das andere ja bedingt. Ja, also zu Hause, da war ich dann halt irgendwie gar nicht mehr da und die hat halt nur mit mir rumgemault und also das Kind immer hier und da und mich hat sie gar nicht da dran gelassen, selbst wenn ich gewollt hätte, nicht. Und, Wie war denn dein Verhältnis früher zu deiner Mutter? War das ein gutes Verhältnis? Ja, eigentlich schon. Umso schlimmer, dass die Mutter dann, dass die eigene Tochter dann in ein Heim gibt. Ja, fand ich auch. Wie lange warst du denn in dem Heim? 1,5 Jahre. Und hast kaum Kontakt nach zu Hause gehabt? Gar nicht. Gar nicht? Gar nicht. Gar nicht zur Mutter gehabt, zum Vater? Mm-mm. Und auch nicht zu deinem Kind? Mm-mm. Und wie ging es dann weiter? Ja, dann ist meine Mutter krank geworden. Mhm. Da hat die so ein, wie heißt das? Also die hat so Wahnvorstellungen gehabt und so von einem Tag auf den anderen. Mhm. Psychose. Ja. Ja, und da ist er auch, keine Ahnung, hat Kameras gesehen überall und keine Ahnung und weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist er dann krank geworden und das Kind war dann vorübergehend bei meiner Tante. Mhm. Das ging aber nicht, weil die selber 4 Kinder hat. Mhm. Und dann hab ich halt eine Wohnung bekommen von dem Heim aus, wo ich war, mit dem Kind. Ja. Und ich kannte das ja kaum. Und ja, genau, dann kommt quasi ein fremdes Kind dazu dir in die Arme. Ja, die kannte mich ja auch nicht. Aber da waren ja so ungefähr 2 Jahre rum schon. Ja, 1,5. 1,5. Mhm. Wie war da deine Emotion, dein Gefühl zu dem Kind in den ersten Wochen? Gar nicht. Also ich hab's versorgt, aber mehr war da nicht. Der Knoten ist richtig aufgegangen erst nach 2 Jahren? Nee, richtig aufgegangen würde ich sagen, ist der immer noch. Aber es geht, ich gebe mir Mühe. Ach so. So mittlerweile. Weil ich habe mit 19 mein zweites Kind gekriegt, von jemand anders. Mhm. Und zu dem Kind habe ich eine ganz andere Beziehung. Mhm. Ach so, dann ist das sogar heute noch so, dass du keine innige Beziehung letztendlich zu dem Kind hast. Also ich kann es zum Beispiel absolut nicht ertragen, wenn sie mich anfasst oder küsst oder so. Mhm. So gute Nachtküsschen oder so, dann kriege ich richtig Gänsehaut oder und ich weiß, also ich will das nicht und ich versuche auch immer ihr das nicht zu zeigen, aber das merkt sie natürlich schon, ne? Ja, ich denke schon. Aber du hast sie, das hast du ja gerade gesagt, nach 2 Jahren damals dann zum ersten Mal ein bisschen in den Arm genommen. Ne? Ja, da habe ich dann angefangen, so darüber nachzudenken, dass das Kind, vorher war mir das egal. Ich habe mir gedacht, so, du kleines Monster, ist alles versaut und keine Ahnung. Da habe ich aber dann halt angefangen nachzudenken, dass das Kind ja eigentlich gar nichts dafür kann. Absolut kann sie nichts dafür. Sie ist jetzt 7, ne? 6. 6. Mhm. Natürlich hat sie das alles mitbekommen schon, dass da sehr viel. Mhm. Ja, die hat auf jeden Fall schon eine ganze Menge mitbekommen. Gelingt dir das denn nicht jetzt so durch so rein durch die Vernunft und die Theorie, vielleicht, dass du über deinen eigenen Schatten springst und wirklich nach dem Motto, das Kind kann ja nichts dafür. Das ist nur am wenigsten schuld an allem, dass du vielleicht doch ihr mehr Liebe geben kannst? Oder ist das so blockiert und so zu, dass du gar nicht mit deinem Willen daran kannst? Ich versuche und manchmal geht es auch. Aber wenn ich zum Beispiel jetzt beide Kinder und keine Ahnung, dann, also ich bevorzuge immer das Kleinere, das merke ich selber. Ich will das nicht, aber... Auch sehr traurig, ne? Ja. Irgendwann wird die Tochter mit dir reden und dann wird sie sagen, warum war das alles so, ne? Und erkläre es mir. Und ich bin auch schon beim Jugendamt gewesen und habe gesagt, also geht das, ich weiß nicht, was ich machen soll. Und weil ich echt manchmal drauf und dran war, mich echt in den Zug zu setzen und einfach wegzufahren. Da habe ich mir gedacht, ich will es mit dem ganzen Mist nichts mehr zu tun haben. Hast du denn auch schon überlegt oder damals überlegt, auch in den Anfangszeiten, als du sie dann bekommen hast, sie zur Adoption freizugeben? Nee, darüber habe ich eigentlich nicht nachgedacht, weil... Ja, in letzter Zeit, also hat sich ihr Vater, also mein erster Freund, hat sich dann auch wieder gemeldet und interessiert sich dann halt jetzt auch dafür. Ja. Und mit ihm habe ich auch versucht, darüber zu reden. Und der meint dann zu mir, was bist du denn für ein Monster? Und so, der kann das irgendwie nicht nachvollziehen. Würdest du denn sagen, dass da schon, also irgendwie ist da schon Liebe da? Ja. Irgendwie? Irgendwie, aber nicht so, wie es sein sollte. Mhm. Dann würde ich dir ganz dringend empfehlen, Sabine, dass du vielleicht für eine Weile mal, ich weiß gar nicht, wie lange das dauert, fachkundige Beratung in Anspruch nehmen sollst bei einem Psychologen. Ja, habe ich mir auch schon überlegt. Dass jemand Professionelles dir hilft, da quasi bei dir den Knoten aufzulösen. Mhm. Es ist vielleicht noch nicht zu spät. Das Kind ist jetzt 6 Jahre. Vielleicht kannst du doch vieles wieder gut machen und auch nachholen. Ja, da habe ich auch schon mit vielen Bekannten drüber geredet und die meinten, ja, wenn du denen das so erzählst, so, dann, dass er das Kind dich nicht anfassen kann und so, dann die nehmen dir das Kind ab und so. Nein. Wenn du zu einem, das ist ja wie beim Arzt, es gibt ja Ärzte, Geheimnis und die haben Schweigepflicht. wenn du ganz offen redest, so wie du es bei mir jetzt auch gemacht hast, und auch den Willen bekundest, du möchtest ja auch was verändern, ne? Ja, du möchtest ja, dass das besser wird. Das tut mir auch leid, ich hasse mich auch immer selber dafür. Also, ich kann irgendwie nichts dran machen. Wie ist denn jetzt das Verhältnis zu deiner Mutter im Moment? Ich habe keins. Gar keins. Ja, ist alles abgerissen. Ist auch schon eine sehr seltsame Geschichte. Ja, das ist auch, weil die so krank ist. Sie ist, kriegt nur Medikamente und kriegt gar nichts mehr mit. Da habe ich mir auch schon manchmal gedacht, Mensch, du wolltest das doch unbedingt haben und jetzt bist du krank und jetzt sitze ich hier damit. So. Von wegen. Aber es ist wirklich, das Kind kann überhaupt nichts für gar nichts. Also Sabine, ich möchte gerne, dass mein Psychologe dich noch ein bisschen berät, was du machen kannst. Ja. Ne? Das ist der Johannes heute Nacht. Ja. Du legst auf, er ruft dich gleich an. Und ich fände es wirklich sehr, sehr gut und sehr wichtig, wenn du was an dir arbeiten würdest, dann fühlst du dich hinterher besser, weil du hast ja auch ein schlechtes Gewissen. Ja. Und das Kind freut sich natürlich auch, und wenn es alles gefühlvoller abgeht zwischen euch. Mhm. Okay. Du legst auf, wir rufen gleich wieder an. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. 1:31 auf die Sekunde. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und 37 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live und das WDR Fernsehen mit der WDR Telefon-Talkshow. Wir haben ein Thema heute Nacht. Das Thema heißt, da bin ich zu gezwungen worden. Dazu bin ich gezwungen worden. Gibt es etwas in eurem Leben, das ihr unter Zwang gemacht habt? Unter vielleicht sehr massiven Zwang sogar. Wofür ihr euch im Nachhinein schämt? Oder was euch große Schwierigkeiten bereitet hat? Oder was euch vielleicht auch sehr peinlich ist? Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Bin verbunden jetzt mit Stefan, und Stefan ist 29 Jahre alt. Guten Morgen. Morgen. Ich weiß nur nicht so recht, wo ich anfangen soll. Ich sagte ja schon dem, der mich gerade angesprochen hat, oder davor, diesen sexuellen Missbrauch, den ich einigermaßen verarbeitet habe und auch mit meiner Gesundheit bezahlt habe. Also, es geht um sexuellen Missbrauch. Du bist 29. Du bist 29. Und ich vermute, vom 11. Lebensjahr an bis zum 16. bin ich missbraucht worden. Vom 11. bis 16. Lebensjahr. Von meinem eigenen Vater, ja. Ja. Meine Mutter. Zum Sex gezwungen worden. Zum Sex, ja. Weil meine Mutter sich ihm verweigert hat. Warst du Einzel oder bist du Einzelkind? Nein, ich habe noch drei weitere Geschwister. Wie alt sind die? Älter, jünger als du? Jünger. Jünger. Hat er sich an denen auch vergriffen? Das weiß ich nicht. Ich lebe ja schon ewig und drei Tage nicht mehr zu Hause. Wie fing das denn damals an, als du 11 Jahre alt warst? Nachdem meine Großeltern sich scheiden ließen, musste ich irgendwann zurück in mein Elternhaus. Und ich bin nicht gewollt worden, ich bin nur... Moment, du hast also vorher bei den Großeltern gewohnt, gelebt. Ja. Also richtig aufgewachsen, bis zum 11. Lebensjahr warst du bei Oma und Opa. Ja, also heute hier, morgen da, also... Ja. So, dann wurde meine Oma krank und ihr konnte nicht mehr aufrechterhalten werden. Meine Mutter hätte auch nie gewollt, dass sie mich mitnimmt, also hat meine Oma mich abgegeben, im Vertrauen ihrer Tochter gegenüber. Und da habe ich eben die Feier mitgemacht. Also bist du dann nach Hause gekommen, zu deinen Eltern? Zu meinen Eltern, ja. Und da fing es sofort an, dass dein Vater... Unmittelbar ein halbes Jahr später. Ein halbes Jahr später. Was genau hat er mit dir gemacht? Ja, was man sich vorstellt. Ich meine, ich lebe homosexuell, so, dann weiß man ja ungefähr, was man in der Homosexualität praktizieren kann und hat alles mögliche an Gewalt. Also das heißt, er hat diesen kleinen Jungen, 11 Jahre alt, zum Geschlechtsverkehr gezwungen? Ja. Hat seinen Penis in deinen After eingeführt? Ja. Hat dich wahrscheinlich sehr schwer verletzt damals? Damit ich habe auch heute Morbus Crohn, ja. Das heißt, eine chronische, schwere Darmerkrankung? Ja. Du musstest ihn befriedigen? Mit der Hand wahrscheinlich, oder? Auch mit dem Mund. Mit dem Mund, mit auch. Ekel. Ja. Wie oft ist das dann passiert, so in der Woche oder im Monat? Meistens, wenn er getrunken hat oder meine Mutter keine Lust hatte, wenn er getrunken hat. Weil mein Vater ist eine faule Sau von Natur aus. Wie oft kam das vor, dass er getrunken hat? jeden Tag. Jeden Tag. Das heißt, du hast so gut wie jeden Tag das mitmachen müssen. Ja. Von deinem 11. bis 16. Lebensjahr. Ja, meine Mutter wusste das. Meine Mutter sagt, wenn ich den Mund aufmache, gibt nichts mehr zu essen, nichts mehr. Und das habe ich unterdrückt all die Zeit. Die Mutter hat das mitbekommen? Ja. War sie auch mit im Zimmer? Nein. Das nicht. Sie hat lieber Fernsehbesuch, Kaffee getrunken. Wie kam das, dass sie das mitbekommen hat? Hast du es ihr gesagt oder hat sie das irgendwie gehört? Oder? Ich habe ihr irgendwann mal was gesagt. Das hat sie irgendwo nicht für voll genommen. Sie hat jetzt zwar blaue Flecken an mir festgestellt, weil er im Gürtel alles mögliche eingeschlagen hat. Aber da hat sie nicht drauf reagiert. Und in der Schule habe ich damals den Sportunterricht verweigert. Und den schweren Unterricht. Ja. Aber sie muss es dann ja irgendwann schon doch ernst genommen haben, wenn sie zu dir sagt, wenn du was sagst, gibt's nichts zu essen. Ja, ja. Das heißt, sie hat es geduldet. Sie hat auch ihren Eltern belogen, wenn man so will. Und meine Familienangehörigen. Ich habe heute keinerlei Kontakte zu niemandem mehr. Ich bin alleine. Ja. Nach meinem langjährigen Psychiatrieaufenthalt. Ja. Du sagst, du hast den Sportunterricht verweigert. Haben denn die Lehrer so normalerweise normal in der Schule nichts mitbekommen, dass mit dir da etwas sehr nicht in Ordnung ist? Was ich mein Verhalten nach und nach ändert, das hat man vielleicht. Ich bin nervös, normal. Ich bin auch leicht am Zittern, nicht übernehmen. Gemerkt müssen sie schon irgendwas haben. Sonst wäre es vermutlich aber man weitergegangen. Aber man ist dem da nicht weiter nachgegangen und hat das nicht befragt. Konntest du überhaupt in der Schule so mitkommen und dann deine. Ich habe eine Sonderschule besucht. Ja. Weil meine Mutter mich für doof erklärt hat und alles mögliche in Gang gesetzt hat. Du musst doch in diesen Jahren von 11 bis 16 in akuter, permanenter Angst gelebt haben, ne? Ja, habe ich ja, stimmt. Du hast, lebe ich auch heute irgendwo noch. Ja, du hast wahrscheinlich auch keine Freunde gehabt, ne, in der Zeit, oder? Gar nichts, ne? Ich war die billige Putzfrau zu Hause. Das heißt, meine Mutter hat nichts zu Hause gemacht. Wenn sie keinen Bock auf Sex hat, durfte ich auch herhalten. So einfach ist es gewesen. Wie hat es dann, wie kam es dann, dass es mit 16 aufhörte? Weil ich zum Jugendamt gegangen bin. Du bist eigenständig, eigeninitiativ zum Jugendamt? Mit Hilfe von meiner Oma. Mit Hilfe von der Oma. Ach, der Oma hast du dich anvertraut? Ja. Und ich wollte nicht ins Heim, und hat meine Oma gesagt, dann kommst du zu mir. Wie alt warst du denn, als du dich deiner Oma anvertraut hast? Auch erst also schon 16 oder vorher hast du es ihr vor? Knapp 16. Du hast vorher dich auch nicht getraut, es der Oma zu sagen? So, dann Jugendamt und dann bist du raus und hast erstmal bei der Oma wieder gewohnt. Nee, raus war ich noch nicht. Er war zu der Zeit eine ehemalige DDR bei seinem Vater. Meine Mutter hat ihn angerufen, er kam auch ruckzuck zurück. Und dann habe ich die Puppen tanzen zu Hause gehabt. Und dann bin ich in eine Apotheke gegangen, der Bruder, der nach mir, also vor mir kommt, beziehungsweise nach mir, dem habe ich irgendwas in den Tee gemischt, dass er nicht mit dem Hund rausgeht, weil ich die Möglichkeit habe, nach zu Hause abzuhauen. Nur mit dem, was ich im dicksten Winter halt anhatte, also sprich eine Schlaganzughose, das war es dann auch. Und dann bin ich mit zu meiner Oma gerannt. Und durftest dann, bist dann auch bei deiner Oma geblieben? Ja. Ist der Vater angezeigt worden? Nein. Warum nicht? Warum nicht? Aus Angst habe ich es nie getan. Und da habe ich heute noch Angst vor. Dein Vater lebt noch? Ja, der ist inzwischen 60. Die Mutter lebt auch noch? Ja. Und du weißt nicht, ob er den Jüngeren das auch angetan hat? Nein, das weiß ich nicht. Leben von den Jüngeren noch welche im Haus? Keiner mehr, die sind alle erwachsen mittlerweile. Hast du mit denen noch Kontakt? Nichts mehr. Oh, wie kommt das, dass du mit den Geschwistern keinen Kontakt hast? Weil meine ganzen Geschwister das alles wussten und meine Mutter. Und das habe ich verdrängt. Ja, ich nicht verstanden, weil die Geschwister das wussten? Die wussten alles, ja. Ja gut, aber das waren ja kleine Kinder, die konnten sich auch nicht auflehnen. Nee. Nachdem sie dann älter wurden, habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen nach dem Tode meiner Oma vor 8 Jahren. Das habe ich denen dann so erzählt. Die sind zu meinem Stiefvater hingegangen und haben ihm das auch gesagt. Und mein Stiefvater reagiert heute ein wenig anders. Oder beziehungsweise mein richtiger Vater. Weil meine Mutter mehrmals die Männer gewechselt hat und von 3 verschiedenen Männern Kinder. Ja, aber das, was du gerade erzählt hast, das ist dein leiblicher Vater gewesen, ne? Ja. Ja. Ist schon sonderbar, dass die Geschwister nicht zu dir halten oder dass es da keinen Kontakt gab. Nun sind viele Jahre vergangen, du bist jetzt 29 Jahre schon alt. Ja. Ich merke ja, dass dir das sehr, sehr ans Herz geht, wenn du nochmal so davon, wenn du darüber erzählst. Hast, stimmt, ja. Ja, verständlicherweise auch. Hast du denn in den letzten Jahren, warst du bei einem Therapeuten, hast du eine Therapie? Ich habe meine Oma alles angestrebt mit mir zusammen. Mhm. Aber viel hat es nicht gebracht, weil heute leide ich unter einem Krankheitsbild, was ich Borderline nenne, was normalerweise nur Mädchen bekommen dürften. Mhm. Was ich nicht mehr vor der Türe gehen kann, vor allem. Was mir mein letzter Partner deswegen auch weggelaufen ist, weil er das nicht akzeptieren konnte. Aber, weil ich das, ist, aber, das, aber das wäre doch Grund genug oder ein ganz wichtiger Grund, dass du dich erneut nochmal um einen guten Psychotherapeuten kümmern solltest, Stefan. Ja, aber das Sozialamt spielt ja nicht mehr mit. Ich habe mehrfache Psychiatrieaufenthalte hinter mir. Mhm. Ich komme selbstständig nicht mehr raus. Das heißt, meine erste Beziehung, der geht heute noch für mich einkaufen, der tut einiges noch für mich. Bringt mir die Wäsche in die Klinik, kümmert sich um die Katze. Also du führst ein ganz, ganz stilles, zurückgezogenes Leben in deinen vier Wänden, ja. Kriegst Sozialhilfe und bist eben auch ein schwer kranker Mann für dein junges Alter. Ja. Ja. Da kann man natürlich auch verstehen, dass du nicht die Kraft hattest, da eine Gerichtsverhandlung anzustreben, ihn anzuzeigen und so weiter. Richtig, obwohl es natürlich auf der einen Seite sehr schade ist, dass ein solcher Mensch nicht bestraft wird und nicht vor Gericht kommt. Ich meine, ich bin ein Mensch, ich urteile hart. Ich habe Tränen in den Augen, das ist normal. Was hast du? Tränen in den Augen. Tränen in den Augen, ja. Also wenn du es durchstehen könntest, würdest du es wahrscheinlich auch wollen, ne? Dass er vor Gericht kommt. Wenn ich bei mir ging, wenn ich nicht so ein kleiner Waschlappen wäre, im Gegensatz zu meinem Bruder, dann würde ich ihm das abhacken, was er zwischen die Beine hatte, das, was er mir angetan hat. Ich würde nicht sagen, dass du ein Waschlappen bist. Du bist halt ein Mensch, den man sehr, sehr verletzt hat und der an diesen Verletzungen eben heute noch schwer zu leiden hat. Und daher ist auch verständlich, dass du nicht die Stärke hast. Das würde dir auch, finde ich, dürfte dir auch niemand vorwerfen. Weil seitdem das vorgefallen ist, und so, ich habe alles versucht aufzubauen. Ich habe versucht zu lernen, das ist alles gescheitert. Alles. Mein ganzes Leben ist heute. Ich bin nur verarscht worden bis zum heutigen Zeitpunkt. So, ich möchte, dass wir jetzt in Ruhe gleich nach der Sendung, nicht nach der Sendung, sondern nach diesem Gespräch nochmal mit dir telefonieren. Das ist meine Redaktion und mein Psychologe. Ich habe ja doch die Hoffnung, dass es irgendeinen professionellen Weg noch gibt oder einen Tipp, dass man dir helfen kann. Oder dass man dir zumindest ein wenig Anschluss geben kann zur Selbsthilfe. Ja, wäre schön, um wahr zu sein. Ja, ich möchte aber ich gebe die Hoffnung irgendwie immer schnell auf, weil ja, solltest du nicht. Ich kann nur irgendwann nicht mehr, also ich werde immer älter. Irgendwann sage ich mir, brauche ich nicht mehr zum Arbeitsamt zu gehen, weil die Chancen, die laufen nicht mehr weg. Klar, aber wir wollen auch das vielleicht mal ein bisschen positiv sehen. Du bist ja erst 29, du bist noch nicht 39 oder 49. Ja, richtig. Da sind vielleicht schon noch einige Möglichkeiten, nicht vielleicht, da sind mit Sicherheit irgendwelche Möglichkeiten da. Aber dafür musst du erstmal gesund werden, richtig. Und vielleicht können wir dir da ein bisschen behilflich sein. Deshalb möchte ich dich bitten aufzulegen und du wirst gleich nochmal zurückgerufen von uns. Gut. Ja? Lieber Stefan, alles Gute von Herzen. Danke. Wünsche ich dir wirklich. Alles klar. Auf Wiederhören. Babs, 24 Jahre alt. Guten Morgen. Guten Morgen, hallo. Hallo Babs, zu was bist du gezwungen worden? Ich bin zur Abtreibung gezwungen worden. Wann war das? Du bist jetzt, sagte ich, 24? 24, ja. Nee, ich habe mit 15 Jahren einen jungen Mann kennengelernt. Mhm. Er war damals schon 18. Mhm. Wir sind nach etwas mehr als einem Jahr zusammengekommen. Mhm. Mit knapp 18 bin ich dann schwanger geworden von ihm. Mhm. Ungewollt. Ja. Und mit 18 sind wir dann zusammengezogen, entgegen mit dem Willen meiner Eltern. Gegen den Willen der Eltern? Gegen den Willen der Eltern, ja. Ja. Also sie halten nichts von demjenigen gehalten, sie haben mir auch den Umgang verboten. Mhm. Ich habe meine Eltern und auch meine Familie wegen ihm belogen. Mhm. Und das hat halt alles so weite Kreise gezogen. Und er hat mich halt damit dann erpressen wollen. Was hat er gemacht? Er hat mich dann erpresst, also in dem Sinne. Also ihr wart da schon zusammengezogen und du warst schwanger, ne? Wir sind zusammengezogen, ich bin schwanger gewesen. Ja, und inwiefern hat er dich erpresst? Dass er das alles meinen Eltern sagt, dass ich alles meine Eltern angelogen habe und dass ich das ganz schlecht machen würde in der Familie. Dass er mich so, sagen wir mal, in Ruf ruinieren würde innerhalb der Familie. Wie er hat gesagt, er würde das sagen, all das, er würde dich anschwärzen bei der Familie, dass du so gelogen hast und so weiter, wenn du nicht abtreibst? Genau. Das heißt, er wollte auf keinen Fall das Kind haben? Ganz genau. Vom ersten Moment nicht, als du es gesagt hast? Ich hab's gemerkt, da war ich im dritten Monat. Mhm. Und da bin ich zum Arzt gegangen, weil es mir halt dauernd schwindelig geworden ist. Mhm. Und er hat dann gemeint, ja, Glückwunsch, Sie sind schwanger. Mhm. Das war halt für mich ein totaler Schock, mitten in der Ausbildung und gerade neu umgezogen. Ja, also es war für dich auch ein Schock. Du, ja. Du warst auch nicht so ganz begeistert davon. Aber du hättest es eigentlich gerne dennoch gehabt, das Kind. Ich hätte es bekommen, wenn es mir nachgegangen wäre. Mhm. Ja. Dann hast du ihm das gesagt, ich bin schwanger, und war seine Reaktion sofort ganz klar negativ und ablehnend? Ganz knallhart war er so. Ganz er hat gesagt, um Gottes Willen, ich und Vater nie und nimmer, das Beste wegmachen. Und war er denn, oder war eure Beziehung denn vorher, vor diesem Vorfall, war das eine harmonische und nette? Und, ja. Also er hat, ich kann mir sagen, er hat wirklich alles versucht, mir zu helfen, auch mit dem Lernen. Aber dann ist man doch, oder musst du doch ungeheuer erstaunt oder erschüttert, entsetzt gewesen sein, als du dann plötzlich so eine knallharte Haltung von ihm präsentiert bekommen hast. Habe ich auch. Ich bin da gesessen, ich habe erst mal geheult, ich konnte nicht mehr klar denken. Also es ist ja schon schlimm, wenn er so knallhart sagt, ich will das Kind nicht haben. Aber es ist ja noch viel schlimmer, wenn er dich erpresst und sagt, wenn du es nicht abtreiben lässt, dann mache ich das und das und das. Das ist ja dann, da war ja... Er hat auch entgegengesetzt, also ich habe zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass er bereits in der Klinik so einen Beratungstermin gemacht hat für mich. Und die Klinik hat mit ihm gesprochen. Und hat gemeint, ja, dann soll ich einen Abend vorher stationär schon aufgenommen werden. Dann wäre das also innerhalb von 2 Tagen, 3 Tagen wäre das Thema dann vom Tisch. Aber du warst dann auch selbst auch noch in einer Beratung vorher? Ich war in keiner Beratung. Du warst in keiner Beratung vorher? Nein, ich war in keiner Beratung. Ich wollte nicht abtreiben. Ich habe ihm gesagt, das kommt für mich nicht in Frage. Ich bin katholisch erzogen worden. Und so in dem Sinne, also ich halte von Abtreibung nicht viel, es sei denn, es ist wirklich bedrohlich für mich. Ja, ich frage deshalb, bevor die Abtreibung durchgeführt wird, muss man doch meines Wissens auf jeden Fall zu einer Beratung gehen. Ist richtig, ne, das wusste ich nicht. Ich habe mich da noch nicht so schlau gemacht. Und dennoch haben die Ärzte es dann gemacht? Es ist gar nicht dazu gekommen zur Abtreibung. Es ist so gewesen, er hat meine Koffer gepackt für die Klinik. Und hat mich dann versucht, aus dem Haus zu schleifen. Also so richtig, er hat mich geboxt, er hat mich geschlagen, wollte mich die Haustür richtig raustreten, damit ich in die Klinik gehe. Und ich habe mich halt am Türrahmen versucht festzuhalten, hat er mich nur noch getreten und einen Schubs gegeben. Und ich bin die Steintreppen runtergeflogen und bin übers Treppengeländer nach unten gestürzt. Und dabei hast du das Kind verloren? Genau. Und er hat mich dann liegen lassen, ist abgehauen mit dem Auto. Und Nachbarn haben mich dann Stunden später gefunden, im Flur liegend. Stunden später erst? Ja, die waren abends nicht da. Und bist dann in die Klinik gekommen? Haben mich dann ins Krankenhaus gefahren. Ja. Und was ist denn dann danach geschehen? Ich hoffe, dass du dich gleich von dem getrennt hast. Ja, ich hatte es auch vor. Er kam halt dann 3 Tage danach in die Klinik und hat... Mein, es tut ihm leid und er wird sich um mich kümmern, sowas kommt nie wieder vor. Und er hat sich da total eingeschleimt und ich bin unter Schock gestanden. Ich habe im ersten Moment gar nicht so realisieren können, was er da eigentlich von mir verlangt. Wann hast du dich denn getrennt von dem? Als ich 19 war. Das heißt, ihr wart dann noch eine Weile zusammen danach? Ja. Wie lange, das habe ich jetzt nicht so rechnerisch genau auf dem Schirm, wie lange wart ihr dann noch zusammen? Ein knappes Jahr noch. Noch ein knappes Jahr, nachdem er dir das angetan hatte? Ja. Mensch, Babs, wie kam es denn dazu? Ja, er hat mich so unter Druck gesetzt, er hat mich so abhängig gemacht von ihm. Also du warst aus Angst dann quasi nochmal ein Jahr bei ihm? Aus Angst, aus Scham, aus Verzweiflung, ich habe nicht mehr gewusst, ich habe auch nicht mehr an mich selbst geglaubt. Ja, und dann, nachdem das Jahr vorbei war, hat er sich dann von dir getrennt oder du dich von ihm? Ich mich von ihm. Da hast du dann die Kraft gehabt und den Mut gehabt? Ich habe durch meine Ausbildung, die ich ja dann wieder aufgenommen habe nach dem Krankenhausaufenthalt, habe ich mich unserem Vertrauensarzt anvertraut. Und er hat mir dann die nötige Rückendeckung gegeben, damit ich überhaupt die Kraft aufbringen konnte. Wie hat er denn dann darauf reagiert, als du gesagt hast, ich will jetzt nicht mehr, ich gehe? Na, der hat getobt, der hat geschrien, er hat mich wieder geschlagen und das war dann innerlich, das ist Band gerissen, also da ging gar nichts mehr. Hat er dich hinterher noch bedroht oder hat er dich in Ruhe gelassen? Hat mich bedroht, ich war daraufhin im Frauenhaus für 2 Wochen. Mein Gott, was hast du mitgemacht? Hat er dich denn danach in Ruhe gelassen, nachdem du aus dem Frauenhaus warst? Danach, ja. Das Frauenhaus ihn angezeigt hat wegen Ruhestörung. Jetzt bist du 24 Jahre. Das Ganze ist jetzt ja. 5 Jahre her, ne? Ungefähr 5 Jahre, das Ganze. Hast du den nochmal irgendwann gesehen? Ich sehe ihn relativ häufig noch in der Stadt, ja. Und wenn ich ihn sehe, ich krieg Panik. Ich muss auf in Geschäft rein, damit ich ihn gar nicht sehen muss. Du hast den aber auch nie angezeigt, wegen Körperverletzungen. Warum nicht? Weil ich sehe mich heute noch dafür. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie... Einerseits sage ich, er muss dafür bestraft werden, aber wie auch vorhin schon jemand sagte, es gibt keine Strafe, die man so einem Menschen geben kann. Aber auch eine milde Strafe ist besser für so einen als gar keine Strafe, ne, finde ich. Aber es ist auch bei dir, in deinem Fall glaube ich auch wieder verständlich, dass du das damals nicht sofort gemacht hast, weil du wahrscheinlich auch viel zu schwach dazu warst und viel zu viel Angst hattest und einfach nur deine Ruhe haben wolltest, weg von dem wolltest. Ne? Ja, ich habe in der Schule auch so schlechte Noten geschrieben, die Lehrer haben mich angesprochen. Du weißt nicht, wann sowas verjährt, aber ich glaube, dass das noch nicht verjährt ist. Nach zehn Jahren. Das heißt, du hast noch die Chance, das zu machen, ne? Ja, ich bin jetzt auf dem Weg, ich suche mal eine Therapeutin. Und das Problem ist halt momentan mit den Terminen, das ist ja sehr mau aus. Ich verstehe nicht, was du sagst. Du bist bei einer Therapeutin? Nein, ich suche noch nach einer Therapeutin. Ja. Die meisten haben kaum noch Termine frei. Mhm. Das ist, glaube ich, auch der wichtige erste Schritt, dass du dich stabilisierst mit Hilfe eines Psychologen und dann auch mit dem Psychologen das genau und detailliert berätst, wann und ob du Anzeige erstattest. Weil es bringt ja überhaupt gar nichts, wenn es dir danach dann noch viel schlechter geht. Du musst ja erstmal mit beiden Beinen wieder richtig auf dem Boden stehen. Das ist richtig, ja. Und seitdem das passiert ist, kann ich keine Kinder mehr bekommen. Also schlimme Nachfolgen, seelisch und körperlicher Art eben auch. Liebe Babs, möchtest du mit meinem Psychologen auch noch mal ein paar Worte reden? Ja. Ja, dann machen wir das so. Der Johannes ruft dich gleich an, du legst auf und ich wünsche dir alles Gute. Danke. Auf Wiederhören. Mach weiter so, du mir alle Seiten von der Stieg. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Lydia, 49 Jahre alt, guten Morgen. Lydia, guten Morgen. Lydia. Guten Hallo, Morgen. Domian. Es ist folgendes, ich war früher ein Mann und bin jetzt eine Frau. Das hat aber nur bedingt mit meinem Problem zu tun. Und zwar passierte mir 1906, und ich muss dazu sagen, ich war als Mann ein Fetischist, ich stand auf Regenmäntel. Ja, man lacht darüber, ja, was jetzt kommt, ist nicht mehr so lustig. Ja, und zwar auf Kleppermäntel. Also die meine Generation kennen die noch. Jetzt ist folgendes. 1986, ich komme von der Arbeit, fahre nach Hause und auf dem Nachhauseweg treffe ich eine Frau, die so einen Mantel anhat und ich stand plötzlich, urplötzlich unter dem Zwang, diese Frau zu verfolgen und ihr etwas anzutun. Also sie... Also nochmal zu dem Mantel. Das war ein Regenmantel. Was für ein Klettermantel oder was? Klettermantel. Ja, das ist ein alteingesessenes Werk aus Rosenheim in Bayern, also. Die in der Nachkriegszeit diese Mäntel über lange, lange Zeit gefertigt haben. Okay, also ein ganz spezieller Regenmantel. Richtig. So, du hast diese Frau gesehen und bist ihr... Hallo? Ja, ich bin auch da. Und bist ihr nachgegangen? Bin ihr nachgegangen. Und das ging also über Jahre hinweg. Und ich hatte immer diesen innerlichen Druck, sie in meine Gewalt zu bringen und sie, ja, es ging also von den Gedanken her bis zum Töten. Das ist so. Mir fällt es schwer, darüber zu reden, aber es ist so. So, und also du hast zur Erklärung, du hast diese Frau wirklich jahrelang irgendwie beschattet, verfolgt und... Ja, nicht jeden Tag oder so. Auch wenn die Frau nicht diesen Mantel anhatte? Nein, dann nicht. Aha, aber das war doch sehr mühselig. Man hat doch dann nur, an wenigen Tagen oder Wochen im Jahr anhat. Ja, richtig. Und du hast dann vor ihrem Haus gesessen, hast gewartet, ob sie rauskam. Wenn sie den Mantel nicht anhatte, bist du weggegangen. Und wenn sie den Mantel anhatte, hast du sie verfolgt? Ja. Und ich habe sie auch angerufen und so. Ich habe dann irgendwann rausgekriegt, wie sie heißt. Das heißt, die hat das dann über kurz oder lang mitbekommen, dass da jemand war, der... Ich denke, dass sie das mitbekommen hat. Wie ging es dann weiter? Ja, es ging so weiter, dass ich furchtbare Angst vor mir selbst bekam und später wurde ich dann tablettenabhängig und habe dann entzogen. So, und dann habe ich eine Therapie gemacht im Suchtbereich. Und der Therapeut sagte mir nach 7 Monaten, ich glaube, dass du eines Tages als Frau leben wirst. Und das habe ich in Abrede gestellt, habe aber 4 Wochen später selbst festgestellt, dass dem so ist, weil meine Handbewegungen sich veränderten, ich bekam Hüftschwung und so weiter. Ich bin inzwischen auch seit 7 Monaten operiert. So, aber das Wesentliche daran ist, in dem Moment, wo ich mir bewusst wurde, das war im Jahr 1999, was wirklich mit mir los ist, verschwand dieser Zwang. Ach so, jetzt verstehe ich. Und es ist Gott sei Dank nichts passiert. Es ist überhaupt nichts passiert. Und ich bin sehr, sehr dankbar, weil das mich unglaublich gequält hat. Also es ist ja schon bizarrer, ne? Ich kann ja noch nachvollziehen, wenn man so einen Fetisch hat, so auf Regenmäntel steht, dass man jemanden dann ins Visier nimmt auf der Straße, der so einen Mantel anhat, dass man vielleicht auch hinterherläuft. Das ist mir auch hunderte von Malen passiert, gut, aber bei ihr war alles anders. Ja, und das finde ich das Seltsame daran. Und deine Redakteurin fragte mich vorhin, im Vorgespräch, siehst du heute ihr irgendwie ähnlich? Und ich muss das heute bejahen. Nicht total ähnlich, aber da ist etwas. Und ich glaube auch, ich habe das nachher mit meinem Therapeuten auch durchgesprochen, ich glaube, dass sie irgendetwas an sich hatte, was mir glich. Und ich solche Angst vor der Frau in mir hatte, dass du schon Tötungsgedanken hattest. Ja. Weil ich solche Angst habe. Weil du das nicht akzeptieren wolltest, was in dir los ist. Richtig. Das ist ja hochpsychomäßig, was wir gerade jetzt hier hören. Ja. Das ist ja abgefahren. Ja. Aber ich habe es mir nicht ausgesucht. Nein, nein. Und Gott sei Dank, dass nichts Schlimmes passiert ist. Das hätte ja wirklich vielleicht einen Millimeter noch, dann hättest du irgendwas angestellt. Irgendwas Schlimmes. Ich vielleicht ein Verbrechen. Also ich bin hinter ihr her und hatte alles dabei, was ich für mich brauchte, um ihr was anzutun. Du warst ausgerüstet mit einem Messer oder einer Waffe? Nein, um Gottes Willen, nein. Ich wollte sie ersticken. Das ist diese Zwangsvorstellung gewesen. Wie wolltest du sie ersticken? Ja, mit diesem Material, ne? Was für Material wäre das gewesen? Ja, mit Material aus diesem Gummimantel, ne? Das hört sich echt heftig an. Ja, es hört sich wirklich an wie aus einem sehr, sehr verrückten Psychofilm. Schlechten Krimi. Ja, vielleicht. Ja. Aber es wieder ein Beweis, dass es irgendwie alles gibt, ne? Vor allen Dingen, wenn es solche Zusammenhänge gibt, wie du sie jetzt gerade von dir und aus dir heraus beschrieben hast. Ja. Es hat sich dann Gott sei Dank alles aufgelöst und du lebst heute. Ich wollte gerade schon sagen, du wohnst heute im richtigen Körper. Richtig. Ne, das ist ja ein guter Versprecher eigentlich, aber es stimmt ja dann. Und jetzt, das ist richtig. Und jetzt ist es so, ich nehme seit über 3 Jahren Hormone und Gott sei Dank fühle und empfinde ich heute durch die Hormone verstärkt wie eine Frau. Und erlebe das jetzt auch aus einer ganz anderen Sicht. Ich erlebe jetzt auch, da ich früher auf Frauen stand und heute auf Männer, erlebe ich das, wie die ersten Versuche mit Männern sind gelaufen. Und ich erlebe ja die Gewalt und auch das rüde Verhalten von Männern jetzt völlig anders. Ja, verstehe. Stehst du heute auch immer noch auf diese Regenmäntel? Das war 2 Jahre völlig weg und ist aber wiedergekommen. Das finde ich, entschuldige, wenn ich da so ein bisschen überlache, das finde ich schon auch ein bisschen schräg, wie, dass man auf solcher Art von Regenmänteln steht. Die machen dich also... ich bin nicht der Einzige, weiß Gott. Glaube ich, kann sein. Es gibt also weltweit wirklich eine große Fangemeinde, die diese Kleppermäntel macht. Toll. Also das ist eine direkte Erotik für euch, dann so einen Regenmantel zu tragen, vermutlich auf nackter Haut. Ja. Oder Menschen zu sehen, die einen solchen Mantel auf nackter Haut tragen. Richtig, so mit Kapuze und vielleicht auch Maske aus diesem Material oder so. Gut, das ist aber nicht unser Thema jetzt. Nein. Du hast von einem Zwang erzählt, der Gott sei Dank gut ausgegangen ist, der hätte viel böser ausgehen können. Richtig. Alles Gute für dein Leben, Lydia. Ich danke dir. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben. Das war's für heute in der Technik von Leo Scholten. Morgen sind wir auch wieder da mit einer freien Themennacht. Dann könnt ihr mich anrufen zu jedem Thema, über das ihr gerne reden wollt. Ab 0 Uhr sind unsere Leitungen schon geschaltet und ab 0 Uhr ist das Faxgerät auch geschaltet. Da möchte ich noch darauf hinweisen, weil wir immer wieder Faxe kriegen, wo die Leute ein Thema vorschlagen, worüber sie gerne mit mir reden wollen. Aber dann vergesst ihr die Telefonnummer draufzuschreiben. Können wir natürlich nicht zurückrufen. Also, bitte, wenn ihr faxt, auch die Telefonnummer draufschreiben und ihr könnt im Internet unter www.domian.de generell auch unsere Themen euch anschauen, die wir so geplant haben in der nächsten Zeit. Ja, jetzt bleibt es mir noch zu sagen, gute Nacht, schöne Nacht und wir sehen und hören uns wieder morgen 1 Uhr Radio 1 Live und 1 Uhr WDR Fernsehen. Bis dahin, ciao.